Onze Junibären. Wer Junibärenbäsche haft, weit wo ans dort will gohnen. Wann to de Riebebären tiet, door fremde Plätschers stohnen. Wann dann dort struck an unser Hart voll hängt von Riebebären, stellt vor der mir gewöhnlich an, die Menschen aufzuwehren. Ein scheiner Dach hielt ich da vor, im armer Bären plumpsen. En wisst dort, wer gekommen wird, um unsere Bein bestrumpsen. Er ging zu Hahn und Funken jung, und seht, hier kannst nicht plätschen. Die Bären stehen ab uns lohnt, ich muss die hier wegschätzen. Dort's mir doch schuld, beantwortet he. Doch brauchst die gar nicht passen. Die sitte doch nicht ungeplant. Sind die nicht wildje wassen? Jo, wild sind die, seht ich zu ihm. Doch hast hier nichts zu krummen. Mir wurde dort sehr gefallen, wann du von dit Bosch wirst gehen. Und dit sie tun, es alles sonst, von hin und bet fern. Wann du wat wollst, je hit uns dort, dort sind auch unsere Bären. Seht hei zu mir, na gut, mein Freund, doch muss ich noch wat weiten. Wann du dort weitst, dann sei mal, wo die Riebe Bären heiten. Aus etchem jüne Bären seht, seht hei, mir freit zu hören, dort du nu seht, aus etchel docht, dort die auch unsere Bären. Dann sagst dein Vodermann noch her, wie hat dort enge seinen? En ich plätsch unsere Riebe auf en lotsch und jüne hier reine.